Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Von mir zu dir, von ihm zu ihr, von uns zu euch. Alles, was euch freut, hat uns enttäuscht. Ihr habt entschieden, dieses Leben zu lieben. Doch wir sind uns treu geblieben, 7787. Wir haben beschlossen, wir kacken auf euch Fotzen, ihr Sklaven, ihr Mann. Wollt in Geld baden, ihr Marionetten des Staates, könnt mir einen blasen. Ich höre nicht eure Phrasen, eure gebrochenen Versprechen, nur Nasen, die brechen. Wir sind anders als der Standard, egal ob Groupie oder Punker, der Chef und der Händler, der Banker, der Versicherungsmanager, Generaldirektor und Präsidenten wollen uns lenken, also wacht endlich auf, denkt mal nach. Seid ihr taub, seid ihr blind, ja es stimmt, 7787 nimmt euch die Illusion, wir sind wie ein Ausgang aus der Matrix am Mikrofon, öffne deine Augen an, was sollt ihr glauben? Ich glaube so fest wie ein Katholik bei seiner Taufe, wie ein Attentäter, der Äther, Steve.B und Damien 77, wir übernehmen diese Welt später. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir, von den Gassen zu den Straßen, über Fans bis in euer Revier. 7787, wir regieren. Ich komme aus dem Städten und ich bin auch hier geboren, lebte mein Leben bisher voller Hass und Zorn. 7787 ist geboren, aus zwei Köpfen die neue Hoffnung schöpfen. Wir vernichten das System, in dem ihr lebt, bis der Tag kommt und ihr nur noch ein Licht im Tunnel seht. Denn ich fick auf eure Flows, ab jetzt machen wir die Shows, ersetzen euch alle durch was Besseres. Denn ich hasse eure Fressen, hasse alle Politessen, hasse alle, die bei Burger King essen. Ihr könnt nur stressen, könnt nur eine Richtung gehen, niemals umdrehen, niemals etwas anders machen, niemals etwas richtig machen. Demen und Steve P zeigen es euch scheiß Krawattenträgern, weil wir bald auf der Erfolgsleiter ganz oben stehen und mit Verachtung auf euch runtersehen. Und ich spuck dir ins Gesicht, Bitch. Oh ja. 7787 Von Stift zu Papier, ins Mikro direkt zu dir. 7787, dem in 77 Steve, 87 von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir. Ins Mikro zu dir. Von Stift zu Papier, ins Mikro zu dir.